Neuntens. Belagerung und Verteidigung. Oppidum et naturat manu munitum. Oppidum et natura et manum opere munitum. Eine durch Natur und Kunst befestigte Stadt. Eine natürliche Festung. Locus natura egregie munitus. Von der Landseite nicht zugänglich sein. Pedibus nullum aditum habere. Der Kommandant einer Festung. Praefectus praesidii. Sich von den Festigungswällen herab verteidigen. Promoenibus puniare. Pro vallo puniare. Vor jemandem das Tor schließen. Moenibus excludere aliquem. Eine Stadt in Zatz bringen. Oppidum obsidione liberare. Oppidum obsidione eximere. Die Belagerung aufheben. Oder aufgeben. Obsidionem relinquere. Oppugnationem dimittere. Einen Ausfall machen. Eruptionem facere. Eine Stadt aushungern. Urbem fame domare. Urbem fame urgere. Eine Bresche die Mauer schlagen. Partem murim ruinis sternere. Partem muri ruinis sternere. Partem muri ruinis prosternere. Die Tore aufsprengen. Portas refringere. Der Schrecken in einer eroberten Stadt. Pavor captae urbis. Pavor, qualis captarum esse urbium solet. Unter den Trümmern begraben sein. Ruina oppressum esse. Jemanden freien Abzug gewähren. Discedendi potestatem facere aliqui. Soldaten und Zivilisten ohne Unterschied niedermachen. caedem promiscua militum atque oppidanorum facere. Eine Stadt von Grund aus zerstören. Oppidum funditus evertere. Oppidum a fundamentis dissicere. Finis.